Wir kommen nun zu Teil 2. Sie sind jetzt Arbeitskolleginnen und Kollegen, die sich zum Beispiel in der Mittagspause unterhalten. Sie bekommen dazu jeweils eine Frage. Herr Salvini, fangen Sie jetzt bitte mit Ihrer Frage an. Gut, dann fange ich an. Wusstest du, dass in unserer Firma immer mehr Kollegen Elternzeit nehmen? Gerade gestern hat sich auch unser Projektleiter für 3 Monate in die Elternzeit verabschiedet. Ach wirklich? Eben vor ein paar Tagen habe ich auch so einen Artikel in der Zeitung gelesen. Wenn ich mich richtig erinnere, war da die Rede davon, dass zurzeit etwa 1/3 der Väter in Deutschland in Elternzeit geht. Naja, so weit sind wir ja bei uns noch nicht. Zum Glück noch nicht. Denn wer soll dann die ganze Arbeit machen? In dem Projekt müssen wir die Aufgaben jetzt auch irgendwie verteilen. Und das heißt ja dann am Ende mehr Arbeit für jeden. Ach, das sehe ich nicht so kritisch. Bei den Frauen funktioniert es doch auch. Wenn eine Kollegin Elternzeit nimmt, bricht die Welt auch nicht zusammen. Die Arbeit geht weiter und im Notfall wird eine Vertretung organisiert. Darüber zerbricht sich doch niemand den Kopf. Oder wie meinst du das? Ja, da hast du wiederum recht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Ich frage mich nur, ob ich mich selbst dafür entscheiden würde. Naja, im Moment stellt sich die Frage für mich eh nicht. Also ich hätte da überhaupt keine Bedenken und bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass meine Leute aus dem Projekt mir bei dem Gedanken sofort unter die Arme greifen würden. Das glaube ich dir sofort. Ihr seid wirklich in jeder Hinsicht ein tolles Team. Weißt du vielleicht, wie es in der Elternzeit mit dem Elterngeld aussieht? Ist das finanziell nicht ein Nachteil? Damit kenne ich mich gar nicht aus. Also ich glaube, mich nur zu erinnern, dass man da so um die 2/3 vom Monatsgehalt bekommt. Aber wie lange und was man da alles machen muss, das weiß ich nun wirklich nicht. Frag doch mal bei der Personalabteilung nach. Naja, das hat noch Zeit. Ich schaue mir das einfach irgendwann mal in Ruhe an, wenn meine Zeit kommt. Nun ja, ich muss dann mal wieder an den Schreibtisch. Frohes Schaffen! Vielen Dank. Jetzt kommt die zweite Frage. Frau Rifkind, Sie können mit Ihrem Thema beginnen. Hast du schon gehört, dass die Bahn für die nächste Woche einen Streik angekündigt hat? Da müssen wir uns rechtzeitig eine Alternative einfallen lassen. Oh nein, nicht schon wieder. Wie soll das denn gehen? Erst sollen wir aufs Auto verzichten und jetzt das noch. Oh Mann, auf die Bahn kann man sich heute wirklich nicht mehr verlassen. Ich nehme sowieso schon immer einen früheren Zug und auch das geht manchmal schief. So pünktlich, wie die Züge heute fahren. Und jetzt noch der Streik. Steht das schon fest? Ja, ziemlich sicher. Ich habe gerade eben die Rundmail vom Betriebsrat gelesen, dass wir trotz des Streiks dafür sorgen müssen, pünktlich in der Arbeit anzukommen. Wenn es sein muss, mit dem Taxi. Koste es, was es wolle. Ansonsten, wie wäre es anders zu erwarten, droht wie immer eine Abmahnung oder sogar Gehaltskürzung. Ja, schon klar. Was hast du dann vor? Wie willst du das machen? Das weiß ich noch nicht. Ich schaue zuerst, ob ich vielleicht eine Busverbindung kriege. Und wenn nicht, dann spreche ich mit meinem Mann, ob er die paar Kilometer Umweg machen kann und mich die 1-2 Tage mit dem Auto fährt. Er braucht den Wagen auf jeden Fall mehr als ich. Naja, wenn's bei 1 oder 2 Tagen bleibt. Wer weiß, wie lange die Tarifgespräche bei der Bahn diesmal gehen. Das letzte Mal hieß es auch 1 Tag Warnstreik und dann war's fast eine ganze Woche. Im Notfall kann ich auch noch aufs Fahrrad umsteigen. Das nehme ich mir eigentlich schon lange vor, aber aus eigener Kraft habe ich das bisher nicht geschafft. Naja, du hörst ja gut reden. Du wohnst ja auch so gut wie ums Eck. Bei mir sind es so um die 30 Kilometer. Das Fahrrad kommt da sicher nicht in Frage. Ach, ich weiß nicht. Vielleicht müsste ich mit meinem Chef sprechen, ob ich die paar Tage im Homeoffice machen kann. Ja, das wäre sicher gut. Aber schau doch mal vorher noch in die Rundmail. Die haben da auch was von Angeboten geschrieben, von wegen Fahrgemeinschaft bilden und so. Das könnte doch auch gut gehen. Das mache ich gleich. Danke für den Tipp. Mach's gut dann.